Herzlich willkommen zu den Studiwahlen-Interviews vom Campus Radio Kiel im Jahre 2021. Wir fangen an mit den... Das wollte ich schon wieder liberale Hochschulgruppe sagen. Herrgott, nein! Du bist von den Campusgrünen. Das ist Juli. Hallo Juli. Hallo Philipp. Schön, dass ich da sein darf. Meine Güte. Wir haben uns ja schon mal getroffen tatsächlich. Ja, das war im Audimax-Podcast, ne? Im Dezember, glaube ich, genau. Daher bin ich sehr gespannt, was du mir so alles erzählst, was ihr da Wunderbares in euren Wahlprogrammen stehen habt, weil wir haben vom Campus Radio so ein bisschen die Erfahrung gemacht, es ist nicht einfach rauszufinden, wofür jede einzelne Hochschulgruppe so wirklich steht. Und genau aus diesem Grund machen wir jetzt diese Interviews. Daher, erzähl mir etwas, Juli. Ja, erzählen kann ich dir viel. Sag irgendwann Stopp, wenn es zu viel wird. Ich grätsch irgendwann rein, wenn mich was besonders interessiert. Okay, das ist super. Ganz grob, ganz übersichtlich gesagt, wir Campus Grün stehen für Klimaschutz, Mobilität und Diversität. Und das findet ihr auch auf unserer Website und dazu haben wir noch mehrere Unterpunkte. Bei Diversität ist es uns ganz wichtig, dass an der Uni bedacht wird, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, dass an der Uni rassismuskritisch gedacht wird und dass wir einfach einen Campus bekommen, auf dem alle gerne studieren. Deswegen engagiert zum Beispiel auch Uta aus unserer Hochschulgruppe über das SOPO-Referat im AStA, die Mental Health Awareness Week. Und wir wollen uns in der kommenden Legislatur auch mehr dafür einsetzen, dass mehr auf Studierende geachtet wird, die psychische Probleme haben, dass da die Dozierenden für sensibilisiert werden. Da möchte ich sogar tatsächlich gleich mal reingrätschen, nämlich dieses große Thema gendergerechte Sprache. Jetzt kam ja vor wenigen Wochen tatsächlich diese Umfrage, ich glaube, es war sogar eine von den Öffentlich-Rechtlichen, wo die Mehrheit der Deutschen tatsächlich eine gendergerechte Sprache ablehnt raus. Ihr seid aber immer noch knallharte Verfechter von gendergerechter Sprache, ne? Ja, also wir Campusgrün, wir gendern schon in unserer Sprache und finden das auch sinnvoll, dass... Also wir wollen wirklich einfach alle Leute mit ansprechen und nicht eben nur mit meinen. Aber wir wollen da jetzt auch niemanden zu zwingen. Ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der wird sich jetzt über ein paar Jahre entwickeln. Und in der Zukunft glaube ich, dass immer mehr Leute gendern werden. Aber das entwickelt sich gerade. Wir Campus Grün machen es schon. Vielleicht wird man in ein paar Jahren über uns sagen, dass wir eine Vorreiterin sind. Alles klar, sehr schön. Du wolltest gerade weitermachen. Ja, ich gehe mal zum Punkt Mobilität über. Ja, wir setzen uns für besseren Fahrradverkehr ein, für einen Ausbau der Velorouten und auch für mehr Fahrradplätze, auch gerne überdacht. Und was lustigerweise auch diese Woche erst im Stupa durchgegangen ist, wir haben einen Antrag gestellt, dass wir Mitglied bei Tram für Kiel werden und uns aktiv dafür einsetzen, dass die Stadtbahn auch an der Uni halten wird. Ach, die ominöse Stadtbahn, die seit 300 Jahren im Gespräch ist. Ja, also 2030 ist ein Plan, vielleicht auch 2035, aber jetzt, wo wir aktiv dabei sind, auch als ganze Studierendenschaft. Dann wird es 2030, ja? Ja, doch, 2030 wird's. Dann bin ich wahrscheinlich, wir haben 2021, dann bin ich sehr sicher nicht mal in dieser Uni, aber für die Studis nach mir. Das ist ja sehr schön. Also ein Halt von der Stadtbahn direkt an der Uni. Ja, oder mehrere Halte. Ne? Wir haben ja, Campus ist ja groß, wir haben ja auch die Technische Fakultät auf dem Ostufer zum Beispiel, das UKSH, dann haben wir hier den oberen Campus, den unteren Campus, da brauche ich schon mehr als eine Haltestelle. Das klingt doch sehr gut. Und dann natürlich auch mit dem Semesterticket befahrbar alles. Ja, das ist ganz klar. Für das Semesterticket haben wir uns in dem Jahr auch nochmal extra stark gemacht. Das war ja während Corona ein bisschen, ja, war ein bisschen so hin und her. Bei den Studis wollen wir das behalten, wie können wir das irgendwie auszeichnen, dass wir damit jetzt nicht fahren können. Aber auch da haben wir einiges erreicht in Verhandlungen. Speziell, ich habe das noch gar nicht gesagt, man muss es nicht wissen, ich bin momentan noch im AStA-Vorstand für die Campus Grün und mit mir zusammen Johnny. Wir hatten da viele Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben und konnten da auch rausholen, dass das Semesterticket nächstes Semester ausnahmsweise mal 70 Euro kostet, um ein bisschen die Corona-Sache auszugleichen. Das ist ja sehr schön. Jetzt hast du Corona ja schon angesprochen. Das schwebt ja so ein bisschen über uns. Und wir haben eben gerade auch schon so ein bisschen übers Impfen geredet und so. Es scheint ja, als würden wir so langsam tatsächlich wieder in die Normalität zurückkehren. Aber meinst du, wir kehren in die gleiche Normalität zurück, die wir letztes Jahr Anfang März verlassen haben? Oder wird sich da doch etwas ändern? Also ich hoffe nicht, dass wir in diese gleiche Normalität zurückkehren. Wir Campus Grün wünschen uns schon sehr lange eine Digitalisierung der Lehre. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr in die Uni wollen. Wir wollen super gerne wieder in die Uni sind für Präsenzlehre. Aber wir denken, dass Hybridlehre eine gute Sache wäre. Das haben wir auch schon vor Corona gesagt. Weil, also einmal, ich meine, ich persönlich fände es geil, wenn ich meine 8 Uhr Vorlesung einfach aus dem Bett aus noch machen könnte oder vom Sofa aus. Aber das nur meine Sache, viel wichtiger ist, es gibt Menschen, die müssen noch Kinder nebenbei betreuen, Angehörige arbeiten vielleicht. Für die wäre so eine Hybridvorlesung, zum Beispiel wenn das Video noch hochgeladen wird von der Vorlesung, viel besser, weil dann können sie eben um 8 Uhr morgens arbeiten und sich um 18 Uhr abends erst die Vorlesung angucken. Ja, es ist aber jetzt auch wieder, gibt ja dann auch wieder Stimmen, die sagen dann zum Beispiel, gerade so für Erstsemester sind ja Präsenzveranstaltungen doch wieder sehr wichtig. Ich tippe mal, viele der Erstis, die jetzt im Wintersemester 2020, 2021 angefangen haben, haben noch nicht so den großen Anschluss in ihrem Studium. Das ist doch dann auch wieder ein Problem tatsächlich an hybrider Lehre, weil ich tippe mal, die wird dann doch schon sehr animieren, einfach zu Hause zu bleiben, oder? Kommt drauf an, wo überall hybride Lehre umgesetzt wird. Das Problem an der Uni ist leider auch, dass viele Hörsäle noch gar nicht für hybride Lehre ausgestattet sind, deswegen muss auch, also wir wollen auch sehr viel Präsenzlehre. Wir wollen unbedingt im Wintersemester wieder zurück an den Campus, solange es geht. Und du hast es gerade angesprochen, die Erstis oder auch die neuen Erstis, die jetzt kommen, gerade die brauchen Kontakte, denen fehlen die Kontakte. Wir merken das auch bei den Erstis, die dann trotzdem den Weg zu uns gefunden haben, dass die zum Beispiel uns erzählt haben, dass sie noch nie in der Mensa waren, was für mich so unvorstellbar ist. Ja, für mich auch. Gut, ich hatte ja das Privileg, ich durfte jetzt durch den kompletten Lockdown tatsächlich auch mal in der Mensa sein, wenn auch nur bei uns im Studio und nicht unten im großen Raum. Aber ja, das ist ein großes Thema und ich freue mich aber auch sehr, dass sie jetzt endlich wieder auf hat tatsächlich. Oh ja, ich habe heute auch schon in der Mensa gegessen. Heute die Chili Fries sind Kane, glaube ich, hießen die. Tofunes oder so, ich weiß immer gar nicht, was es da für verrückte Namen gibt, aber die waren sehr gut, die kann ich sehr empfehlen. Mhm. Du hast gerade eben schon gesagt, es haben tatsächlich ein paar Erstis den Weg auch dann zu euch gefunden, von den Campusgrünen oder wahrscheinlich dann auch zum ASTA. Habt ihr das auch irgendwie gemerkt, dass ihr einen wahnsinnigen Rückgang so als Hochschulgruppe habt, was Zulauf an neuen Mitgliedern angeht und so etwas? Ja, das haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es viel schwieriger ist, Mitglieder zu akquirieren, weil sonst gab es diese Ersti-Messe im Audimax, wo wir immer stehen konnten, Leute direkt ansprechen konnten. Und ja, jetzt haben wir Online-Veranstaltungen gemacht, das hat auch ein paar Erstis angelockt, aber nicht so viele. Und wir merken es jetzt natürlich auch gerade bei den Wahlen. Normalerweise würden wir Campus Grün jetzt vor der Mensa stehen und vegane Crepes verteilen. Da hatten wir unser Rezept auch über Jahre perfektioniert, aber das können wir jetzt leider gerade nicht mehr anwenden. Ja, hoffentlich gerät es jetzt nicht in Vergessenheit. Nee, das habe ich auf jeden Fall noch. Okay. Solange bin ich noch dabei. Also schon mal für nächstes Jahr vormerken, vegane Crepes sind super. Das ist gut. Ja, ich bin nämlich sonst auch immer einer, der dann irgendwie so an den letzten 3 Tagen von irgendwen angesprochen wird dann da und meint, ja komm, wähl doch mal eben. Hast du noch nicht gewählt jetzt? Jetzt habe ich schon gewählt, tatsächlich. Es geht ja online. Aber sonst, ja, dann muss man das eben schnell mal am Telefon machen oder sowas. Es geht ja auch relativ flott. Das ist ja der Vorteil dieser Wahl. Ich habe auch direkt gewählt, als ich den Link bekommen habe. Du weißt wahrscheinlich noch nicht, wie jetzt zurzeit so die Zahlen sind. Die sind ja sonst immer bei Hochschulwahlen sehr, sehr niedrig, leider. Du weißt auch nicht, ob sie jetzt höher oder niedriger sind. Wahrscheinlich niedriger, ne? Also gestern hat der Wahlausschuss auf Instagram gepostet, dass die noch unter 8% sind. Im Vergleich zum letzten Jahr waren die am Ende bei 16,69%. Damit sind wir wohl schon eine der besseren Hochschulen, was ich auch ziemlich traurig finde, muss ich sagen. Ich hab hier zu Zeiten studiert, da waren wir bei 6% oder so. Also. Oha, okay. ja, dann sind wir besser dabei, aber immer noch nicht gut. Also schön wählen gehen alle Leute. Was meinst du, woran liegt das, dass die Leute sich nicht so für Hochschulpolitik interessieren und es denen irgendwie, ja gut, es geht ihnen einfach an den Arsch vorbei quasi? Ja, also jede Person, die mal in der Stupa-Sitzung war, weiß, dass Stupa-Sitzungen sehr lang sein können und man braucht ein bisschen Zeit, um sich da reinzufinden. So, das ist für Außenstehende, die nicht wissen, wie der Stupa funktioniert, echt schwierig. Deswegen war kurz vor Corona im März 2020 hat es ja angefangen und 3-4 Monate davor war mal die Idee, wir stellen uns als alle Hochschulgruppen im Stupa zusammen vor Mensa 1 und Mensa 2 mit einem Flipchart und sagen, was wünscht euch für die Hochschule, stellen uns ein bisschen vor. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber ich bin zuversichtlich, dass es bald klappt. Und ich hatte da heute auch über den AStA ein sehr interessantes Telefonat. Da möchte jemand sowas organisieren in der Seeburg, die ja an der Kiellinie ist. Mal gucken, vielleicht kann sowas ja bald mal in Präsenz stattfinden. Das wäre ja sehr schön, weil ich war tatsächlich mal bei einer Stupa-Sitzung. Für den Finanzantrag oder wofür warst du da? Nein, tatsächlich nicht für unseren Finanzantrag, sondern vorher mal. Wir hatten mal vom Campusradio die Idee, dass es doch total cool wäre, wenn wir einen festen Mann immer in die Stupa-Sitzung setzen wollen würden. Nur das Problem ist, so als Korrespondentin, aber das Problem ist, das kannst du ja keinem antun. Also, ja, Montag haben wir gerade erst wieder bis Mitternacht getagt. Ja. Es ist echt schlimm. Also, da müsst ihr mal was machen. Das muss doch mal ein bisschen entverfahrisiert werden oder so. Also, ich muss sagen, seit 2 Jahren jetzt, seitdem Janis von uns Campus Grün der Superpräsident da ist, ist das schon deutlich besser geworden als vorher. Also es tut sich Spaß, nur ja, wir müssen schon noch ein bisschen effizienter arbeiten mal. Mal gucken, wie wir das hinbekommen können. Na gut. Also wir halten fest, die Campus Grün, mehr Mobilität auf dem Campus, eine Stadtbahnhaltestelle, hybride Lehre nach Corona wäre super toll, gendergerechte Sprache weiterhin machen. Habe ich etwas vergessen? Ich habe noch gar nicht über Klimaschutz geredet. Oh, natürlich, ihr seid doch die Campusgrünen. Ja, dann komm, dann reden wir noch über Klimaschutz. Ja, Klimaschutz, genau. Wir wollen gerne mehr veganes Essen in der Mensa haben. Momentan ist es ja so nur 2 Gerichte. Aber wenn die Mensa wieder komplett auf hat, wollen wir auch gerne mehr Auswahl haben, auch bio, regional. Da gab es auch kurz vor Corona mal eine Mensa-Umfrage, die das auch bestätigt hat, dass das viele Leute wollen. Und es gab doch mal die vegane Woche kurz vor Corona auch, ne? Da gab es nur vegane Gerichte, soweit ich weiß. Es war die beste Woche auf jeden Fall. Und ansonsten hat sich Stella von uns Campus Grün sehr für das Green Office an der Uni eingesetzt, wo jetzt auch bestätigt wurde, dass das eingerichtet werden soll. Ja, magst du mal erklären, was das ist? Ja, so ganz grob, das Green Office soll sich darum kümmern, wie kann die Uni ja, klimaneutraler werden? Wie können die Büros besser klimaneutral ausgestattet werden und so weiter? Ah, okay. Und es soll jetzt auch dann tatsächlich ein Green Office kommen? Genau, das wurde vor kurzem vom Uni-Präsidium unterschrieben. Na, das ist doch sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir sind doch mehr oder weniger durch, oder? Wir haben euch jetzt doch abdeckend vorgestellt, oder? Ja, doch. Ich würde schon sagen, wir... Campus Grüne für Klimaschutz, Diversität, Mobilität. Nochmal zur Info, ich bin Julia und ich freue mich auf eure Stimme. Das ist sehr gut. Bis zum 16. 16. 12 Uhr, 17 Uhr? 17 Uhr. 12 Uhr hat die Wahl angefangen, 17 Uhr endet sie. Bis zum 16. um 17 Uhr könnt ihr noch online wählen. Tut das. Wir wollen mehr als 16%.